Am 6. Juni gab es im Hotel 25. April von Pyongyang eine Geburtstagsfeier für die Delegierten des 8. Kongresses der koreanischen Kinderorganisation. Daran nahmen die Delegierten der koreanischen Kinderorganisation teil, die während des Kongresses ihren Geburtstag hatten. Auf der Feier sagte der Redner, dass der verehrte Marschall Kim Jong-un, der mit den Staatsangelegenheiten sehr beschäftigt ist, den 8. Kongress der koreanischen Kinderorganisation organisierte, am Kongress teilnahm, den Delegierten gratulierte und dafür sorgte, die Geburtstagsfeier für die Delegierten, die in der Frist des Kongresses den Geburtstag haben, zu veranstalten.